Du meinst, konsumieren macht Spaß. Konsumieren macht Spaß. Ja gut, lass uns dann vielleicht zum nächsten Thema kommen. Genau. Ich bin noch vor kurzem auf ein sehr für mich lustiges Video gestoßen vom deutschen Rapper. Es heißt Materie, ihr kennt den bestimmt, ja, weil ich finde es wirklich so eine, das war für mich so eine, schon eine wirklich das linkste Video ever, zumindest in Deutschland. Vielleicht habt ihr das auch gesehen, das heißt, das Geld muss weg. Also genau, es geht um das Video von Materia, das Geld muss weg. Leo hat das vor ein paar Tagen gesehen und er kann über nichts anderes sprechen, wie scheiße er den Song und den Inhalt und alles Mögliche findet. Simon, kennst du das zufällig? Ich habe das vorher mir angeschaut, als der Leonid mir den Link geschickt hat. Ich weiß ja nicht, wie die Sache ist halt, ich kann es ja, ich könnte es zeigen, aber ich weiß nicht, wie das mit den Rechten ist. Dürfen wir dann den Stream dann weiterverwenden? Ja, wenn du das wirklich jetzt schnell laufen lässt, doppelt so schnell, dann ist das okay. Ja, Simon, weißt du das zu viel? Kannst du das bestätigen? Du als Erfahrener. Also es kommt halt immer auf den Verleih an. Also ich tue auch total häufig in Livestreams Musik verwenden. Meistens bleibt der Stream dann unbeschädigt online. Aber später das, auch. Ja, oft würde dann, von manchen Verleihern würde halt gemutet. Das kommt halt auf den Musikverleih an. Manchmal okay, würde gemutet und manchmal verlangen die halt nur das Geld. Okay, pass auf, dann würde ich sagen, ich skippe einfach mal durch ein paar Bilder und dann lese ich, und dann blende mir einfach mal den Text ein. Die Lyrics habe ich hier, sonst dann sind wir auf Nummer sicher. Ich meine, wie Materia klingt, weiß so ziemlich jeder, der ihn schon mal gehört hat. Deswegen, ich gucke mal kurz eben, wo haben wir denn das Video? Genau, ich skippe einfach mal durch ein paar Bilder und dann lese ich den Song dazu vor danach. Warte, ich teile mal eben. So, da ist es. Ihr könnt es gerade eh nicht hören, von daher, also er ist irgendwo im tiefsten Afrika. Ja, alles mit Geldscheinen bekleidet. Ja, ja. Überall sind Geldscheine, Geldschein mit alles. Er kocht mit Geld. Das Geld wird verbrannt, man schmeißt es durch die Luft, man klebt es an die Wände, als Tapeten quasi. Aber dann sieht man ihn mit ganz vielen Kindern und mit den ganzen afrikanischen Bewohnern Party machen und feiern und alles ist klasse und alle lieben sich und am Ende sind alle happy. Die Szene, diese Terror-Arc-Szene. Genau, die hier. Ja, dann. Genau. Auf jeden Fall geht es in dem Video, ja, es gibt so viel Wichtigeres als Geld, verbrenn dein Geld und bla bla bla. So, die Lyrics dazu folgendermaßen, warte, dafür müsst ihr es. Da, ich blende es mit ein. So, was haben wir? Ich lese gern vor von mir aus. Egal ob Bar oder mit Karte, Bazar oder Katar, ich zück die schwarze 20 Karat auf deinem Gürtel. Doch du kannst nicht mal Karate, schenk mir einen freien Nachmittag, hol dir eine Orang-Utan-Partnerschaft und dass dein Kragen platzt, liegt daran, dass dein Kragen kratzt. Lauf los, kauf dir so viel, wie du ertragen kannst, Geiz ist doch nicht geil. Was will ich mit einem Haus? Will eine Villa, wenn mein Nachbar weiter stresst, hole ich einen Auftragskiller, falls ich mal kein Geld mehr habe. Was ich mir gut vorstellen kann, fahre ich an dem Ordnungsamt hinter euch am Porsche fahren. Mein Portemonnaie lässt die Kork knallen, los, mach es leer und schmeiß es in Dreck. Die Hook ist, das Geld muss weg, das ganze Geld muss weg, schreib einen Scheck, Verwendungszweck. Du, bezahl mit deinem Leben, hab nichts Besseres zu tun, ja, das Geld muss weg, das ganze Geld muss weg, schreib den nächsten Scheck, Verwendungszweck. Du, hau alles raus, endlich komme ich mal dazu. So, Ängste, Schuldgefühle, Depressionen sind keine Antwort auf einen Kaufrausch mit einer Frau, für die es sich lohnt. Ich baue dir einen Thron, schenke dir ein Megafon, wenn du willst, drei Töchter und einen Sohn. Bin mittlerweile wie dein Hund, hab eine große Schnauze, nenn mich Julius C. und A. Ich kam, sah und kaufte. Komm, vom Geld regel die Traufe, schraub an mein Ego, sind das Duo Infernale, unterstützt deine Paketsucht, falls ich mal kein Geld mehr hab. Was sich nicht vermeiden lässt, springe ich vor die Autos, wisch den Dreck von eurer Scheibe weg, bestelle Austern und Sekt, Canapés auf dem Tablett, auch wenn es dir nicht schmeckt. Dann Bridge und bla bla bla. Eigentlich ja, ich glaube, das ist schon okay, glaube ich. Reicht. Oder? Das ja, reicht. Das reicht. Beenden ja, ich finde, Spaß. Ja, ich hätte es rappen sollen, aber ich weigere mich. Könnte ich ein Beatbox machen? Nein, nein, wir lassen das bitte. Auf jeden Fall, wie gesagt, Leo, du hattest das Problem damit. Was ist dein Problem damit? Außer, dass ich meine, es ist kein Problem. Ich finde, ich finde generell, es ist halt wirklich, für mich ist wirklich so eine Heuchelei, dass so einer wirklich, ich glaube, Bateri ist schon Millionär oder sehr reicher Typ und ich weiß nicht, wie viel Geld er mit diesem, allein mit diesem Single gemacht hat, aber ich finde wirklich total heuchlerisch, dass er dann darüber rappt und das ist alles super, super sozusagen alternativ. Aber was ich interessant finde, ist es im Prinzip schon... Aber er singt ja aber auch, dass er singt ja gar nicht, dass er kein Geld hat. Er singt nur, dass es ihm nicht wichtig ist. Weil, wenn man das mit Bibis Song vergleicht, die singt die ganze Zeit so, sie geht zur Bank und dann wurde ihre Kreditkarte denied. Weil das ist ja so tausendmal unauthentischer. Weil ich finde, man kann ja viel Geld haben und trotzdem dagegen sein. Das wird ja zum Beispiel auch in dem Film Trumbo oder so ganz gut thematisiert. Ja. Ich glaube, es geht tatsächlich hier um so, klar, jeder ist fake, alles ist unrealistisch. Und über Bibi brauchen wir nicht reden. Das ist einfach eine schnell gemachte. Aber ich finde Bibi in diesem Sinn ehrlicher als Materie. Was? Ja, aber nicht, Mann. Ja, klar. Also die Sache ist halt, ja, ich weiß, was Theo, die Sache ist ja, Bibi singt nicht aus ihrer Sicht. Sie erfindet ein lyrisches Ich, welches sagt, ja, das ist so quasi, was die irgendjemand geschrieben hat, das lyrische Ich. Im Sinne von das typische Mädchenleben, glaube ich, so verfing. Ah ja, mein Freund hat Schluss gemacht und irgendwie hat er die Katze mitgenommen und irgendwie meine Bank leer und dann habe ich mir auch den Zeh gestoßen, aber dann habe ich einen coolen Kerl getroffen und mit dem bang ich jetzt. Das ist der Inhalt des Songs. Materia ist halt jemand, der macht Kohle mit dem Song und sagt aber, das Geld ist so nicht wichtig, macht was anderes mit dem Geld, es ist so viel besser und Liebe und so. Und die Sache ist halt, dass auf dieser Message, auf der Message von Liebe und Gleichheit und Sozialismus halt extrem Asche macht. Der Song ist ja nicht umsonst, oder? Also ich wollte gerade nachschauen, wie viel der auf Amazon kostet. Bestimmt keine 4,99. Ja, das ist das Ding. Und, aber der hat ja auch keinen Stickerbogen. Ja, stimmt. Okay. Bevor jemand fragt, das habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen als Scrap-Gift. Und ich werde es behalten und den Stickerbogen. Der also, oh mein Gott. Komplett an mir vorübergegangen. Kannst du das mal kurz einspielen? Nein, ja, das Ding ist, aber das Lied von Materia ist kein Hit. Das Lied von Materia ist kein Hit geworden. Es ist, glaube ich, das ist Platz hat nur Platz 30 oder 31 erreicht. Das heißt, ich glaube, dieses Ding kommt nicht mehr an. Es ist schon, glaube ich, 2013, 2014. Nachzügler. Also Platz 32 ist ja schon noch ganz gut. Ja. Ja, klar, aber er war früher auf Platz 1. Aber seine Messages waren auch immer gleich. Ich meine, hier, wie ist das mit 1,30 Euro übrigens. 1,30 Euro. Aber ist ein ganzes Album bei ihm, oder? Also Single kostet 1,30 Euro. Nein, ich meine, das ist eine Single aus einem ganzen Album oder hat er nur diesen Song rausgebracht? Das ist eine gute Frage. Hammer-Album. Bibi hat zum Glück nur das Ding hier ausgeschissen und das war okay. Also, ja, die Sache ist halt, warum ich Bibi besser finde, oder was heißt besser, aber mich stört sie nicht so wie Materie, weil Bibi macht das ehrlich. Sie macht jetzt, ich mache einen crappy Song und für meine Fans. Und sie kaufen das und ich weiß, dass sie das kaufen und sie hat absolut offene Karten, weißt du, das bin ich, mache Crap, aber ich mache nicht so... Aber ich mache Crap, weil ich Geld teilen bin. Oder? Sie spielt ihr ganz und gar nicht mit offenen Karten, sie sagt ja, oh, sie hätte da so viele Mühe reingesteckt und so, sie ist so excited about den Song, aber weil es halt aber für sie ist irgendwas, auch was ihr irgendwer geschrieben hat und sie macht es nur wegen dem Geld. Ja, wie gesagt, für sie ist aus dem Bett kriechen schon Mühe. Also das ist halt, ich muss mein Verhältnis setzen. Für sie ist das ist, im Schleimbaden ist für sie ein aufwendiges Video, weißt du? Okay, ja, stimmt. Man darf keine hohen Ansprüche an Bibi stellen. Das tut niemand. Ja. Nicht mal ihre Fans. Für diesen. Ja, und wenn Bibi singen würde, ja, mir Geld ist egal und ja, ich kümmere mich nur um rosa Ponys oder sowas, ja. Ich glaube, die Liebe. Über die Liebe, dann wär's vielleicht vergleichbar. Aber ich meine, ich finde, ich weiß, ich finde eigentlich finde ich den Shitstorm über Naidoo und über Bibi total übertrieben. Wirklich, das ist... Das ist ein anderes Thema, aber wir müssen auf jeden Fall auf das Video von Mathieu reingehen, weil ich finde es zum Beispiel unfassbar zynisch, dass er sagt, Geld ist nicht wichtig und bla bla bla, und dann filmt er sich in einem afrikanischen Dorf. Ich glaube nicht, dass wenn du in einem afrikanischen Dorf bist und sagst, hey, was, ich kann euch Geld geben, und die sagen, ach Quatsch, wir benutzen das als Tapetenkleister, Blödsinn, haha, Liebe. Das ist diese typische westliche Sicht auf die, ah, denen geht es doch so viel besser, die haben Familie zusammenhalt. Nein, denen geht's beschissen, sieh es ein. Ja, stimmt, das ist ein sehr guter Punkt, und vor allem, also ich finde das, also das hat mich auch ein bisschen genervt, warum die da ausrechnen, so, oh, Kinder in Afrika, das ist so ein bisschen so, alle drücken, also quasi, es stellt sich so gegen Kommerzialismus hin, und dann gerade dieser Move ist so ein bisschen so auf die Tränendüse drücken, so klassische Move, so, ah, schau mal, wie es den Kindern in Afrika geht, ich meine, plakativer geht es ja nicht mehr. Ja, das habe ich, es gab tatsächlich mal, ich glaube, es heißt Purporn, dass die Leute wirklich dahin gehen und es filmen, denn in Wirklichkeit, Afrika sieht nicht so aus, es ist nicht 100% Afrika, die haben Städte, die haben Elektrizität, die haben fließend Wasser, die suchen irgendein Dorf am Rande, um zu ihrer Agenda zu. In Wirklichkeit, Afrika sieht auch wieder komplett anders aus, du kannst nicht sagen, ja, das ist komplett Afrika, aber das Gefühl entsteht auch bei den Leuten. Ist nicht meine Erkenntnis, habe ich bei Adam Ruins Everything gesehen, dass da ein Experte gesprochen und gesagt hat, ja, jedes Mal, wenn Leute dann... Oh Mann, Adam Ruins Everything ist top, Mann. Absolut, sehr gut recherchiert zum Teil, und da ist halt wirklich so, die Leute wollen halt, wenn sie, keine Ahnung, irgendwelche Kinder spenden und sonst was, sie zeigen halt nur diese Bilder. Ist natürlich, klar, du sollst ja spenden, du willst nicht zeigen, wie Leute in einem fünfstöckigen Gebäude leben. Zwar auch nicht auf unserem Level, auf keinen Fall, aber dennoch. Es ist nicht alles Lehmhütte in Afrika. Ja. Und das ist ehrlich, ist es eigentlich auch eine ziemlich rassistische Haltung, muss ich sagen. Ja, stimmt. Also die tun so, als wären sie die Guten, aber dabei ist es ja quasi auch, also ich würde nicht sagen rassistisch, weil sie verknüpfen ja da konkret keine Rasse dazu, aber es ist auf jeden Fall Es ist auf jeden Fall von oben herab gesehen. So, wir, die erste Welt, wir sind so klasse, und die dritte Welt, die sind super arm, aber die haben die Liebe und die haben den Familienzusammenhalt. Das haben wir verloren. Ich denke, das hast du nicht so... Das ist falsch. Wirklich falsch. Ja. Und Stau, wie siehst du das? Ja, das stimmt. Es ist schon so, als ob diese Menschen als eine Art Kulisse dienen. Also es ist schon ein bisschen abfällig. Es ist ein bisschen abfällig. Nee, Simon, was wolltest du sagen? Mir so gerade spontan eingefallen, was mich halt gefragt haben. Wahrscheinlich haben sie halt bei das Musikvideo mit denen gedreht und dann die direkt jedem von dem bezahlt dafür, dass sie mitgespielt haben. Wahrscheinlich. Also ich dann aus gutem Willen, dass sie da mitgemacht haben. Die haben wahrscheinlich schon ein paar Euros bekommen. Mich würde es ehrlich gesagt noch mehr abfacken, wenn wir rausfinden, dass die es gar nicht in Afrika, sondern irgendwo in Deutschland gedreht haben und einfach nur aufgefallen ist. Also wir wissen ja nicht, wo es gedreht wurde. Muss man mal recherchieren, Guck mal kurz, ob in den Credits irgendwie was steht, aber es kann alles sein. Es kann wirklich überall sein. Aber ich glaube, ich habe, wie gesagt, das Lied hat nur so Platz 32 erreicht. Für Materie ist das auf jeden Fall kein Erfolg. Und ich glaube, dieses Ding kommt nicht irgendwie... Was ist schon mehrmals thematisiert? Glaubst du, dass er jetzt weniger verkauft, weil seine Message unehrlich rüberkommt? Oder weil die Audio-CD 44,99 kostet? Sehe ich gerade auf Amazon. Du betonst den Charts. Also du meinst, dass es mit der Unwichtigkeit oder weil es unaufrichtig ist, dass es damit zusammenhängt, dass die üblichen Käufer seiner Musik sagen, Moment, das ist jetzt nicht reine Partymusik wegen Bier trinken, sondern du versuchst dann jetzt deine Lebensphilosophie zu vermitteln, an der du selbst nicht glaubst. Ja, Moment, aber das stimmt nicht. Wie gesagt, ich finde, Materie ist da, sich seinem Pseudo-Image auf jeden Fall treu. Erinnert euch an seinen letzten Hitter hier, alle haben einen Job und ich habe Langeweile, ich habe vergessen, wie der Song heißt. Ja. Da ging es auch darum, dass alle sind Banker und haben Jobs und keiner hat mehr Bock, einen durchzuziehen und so saufen, alle sind karrieregeil und so weiter. Also die rote Linie seines... Er war schon immer drin, er war immer, aber wie gesagt, er macht halt... Geht er nicht jeden Tag ins Büro und... Ding ist halt, aber früher war es quasi in, dieses OMG und das Lied so, das war 2014, glaube ich, 2013. Damals war es in, aber jetzt ist das, glaube ich, nicht mehr in, sind verschiedene Faktoren. Er wird einfach älter, seine Fans werden älter. Vielleicht kaufen sie weniger Files auf iTunes, weniger Musik. Aber auch das Thema, weißt du, Trend, so, die Mode, die geht weg, weißt du? Du meinst tatsächlich, wir gehen weg von dem gefühlten Sozialismus wieder zurück in den Kapitalismus? Ja, ich weiß nicht, wohin wir gehen, aber es auf jeden Fall, es ändert sich was, auf jeden Fall, glaube ich. Auch in der Masse, auch in der Massenkultur, glaube ich. Ja, ich meine, wie gesagt, ich habe auch ein riesiges Problem damit, dass man, wie gesagt, Leo und ich, wir kommen beide aus Russland, weißt du, wir bekommen immer mit, wie gerade auch an Unis und solche Sachen, dass der Sozialismus, der Kommunismus irgendwie glorifiziert wird, idealisiert wird und wir denken, nein, es gibt schon einen Grund, warum wir hier sind und wir würden auch, Kapitalismus ist nicht Satan. Ja. Weißt du, und gerade in Deutschland haben wir, gerade weil wir als mit der sozialen Wirtschaft haben wir eigentlich, oder mit der Sozialwirtschaft haben wir eigentlich ein gutes Mittelmaß gefunden und ich persönlich, wie gesagt, ich bin kein Politiker, ich habe keinen Einfluss, aber ich würde persönlich nichts daran ändern. Ich würde ich bin auch generell so einigermaßen zufrieden, wie das, also den Grad an Kapitalismus, den wir jetzt halt haben, vielleicht, ja. Und ich wollte auch mal kurz sagen, ich habe gerade mal so die Wikipedia-Seite von Materia aufgerufen und wollte schauen, wie früh er erfolgreich geworden ist und scheint auf jeden Fall so, also er ist ja nicht so ein direkter Durchstarter gewesen. Das heißt, allein die Tatsache, dass er jetzt nicht, also dass er jetzt quasi nicht dem normalen Arbeitsleben nachgeht und sozusagen das macht, was ihm Spaß macht, Musik, obwohl er am Anfang ziemlich sicher kein Geld verdient hat, finde ich, macht sein Lied schon oder die macht diese Einstellung schon ein wenig authentischer, muss ich sagen, quasi. Weil er macht ja schon, was ihm Spaß macht und er wird es wahrscheinlich auch machen, wenn er jetzt nicht reich wäre. Richtig, nur die Sache ist, man darf auch nicht vergessen, dass das, was er macht, man macht ja nicht eben Song. Das ist auch alles harte Arbeit, das ist ein harter Grind und es ist nicht so leicht, wie es ist. Also ich meine, du hast mal ein Musikvideo gemacht, ich erinnere mich. Ja, ja. Es hat bestimmt Spaß gemacht, aber es war Arbeit, ja, würde ich sagen, oder? Ja, definitiv. Und deswegen, klar, wenn du einen Job hast und der macht dir Spaß, kommt es dir nicht mehr vor wie ein Job, aber dennoch ist das Fleiß und harte Arbeit. Und ja, bei dem ist das mehr so, ja, das Geld ist aber nicht wichtig. Ja, ich glaube nicht, dass das Geld nicht wichtig ist. Das zumindest, wenn er das sagen nur Leute, die so viel Geld haben, wo sie glauben, oh, das bleibt so. Weißt du, kein armer Mensch würde sagen, Geld ist jetzt wirklich gar nicht wichtig. Ja, und es geht darum, welche Botschaft er an seine Fans vermittelt, weißt du, weil seine Fans sind nicht so wie er. Sie sind, glaube ich, nicht so fleißig. Sie sitzen dann zu Hause, gucken diese Songs, das Geld muss weg, so kiffen vielleicht und denken, ja, das Geld muss sowieso weg, wozu muss ich studieren, weißt du, oder wozu muss ich arbeiten? Das stört mich. Aber quasi, wenn er sagt, das Geld muss weg, heißt es eigentlich wirklich zu 100% konkret, dass er gegen Kapitalismus ist oder weil er erst was ausgeben kann? So kann man es ja ausgeben, sonst kann man es ja auch. Das Geld muss weg, ist halt super sozialistische. Ja, aber vielleicht auch das sozialistisches Gegenteil. Motto. Nee, aber vielleicht auch das Gegenteil. Vielleicht sagt er quasi, ich habe hunderttausende Euro auf dem Konto und anstatt, dass ich das Geld rumliegen habe, will ich mir lieber geiles Zeug davon kaufen. Könnte man ja auch so. Oder geiles Zeug aus Geld basteln. Aus Scheinen. Es geht tatsächlich mehr, also wenn man die ersten Zeilen liest, so von wegen, ich zück die schwarze 20 Karat auf deinem Gürtel, doch du kannst nicht mal Karate. Schenk mir einen freien Nachmittag, hol dir eine Orang-Utan-Patenschaft. Und dass dein Kragen platzt, liegt daran, dass dein Kragen kratzt. Im Sinne von, du hast einen Burnout, weil du Kragen, also ein Hemd trägst, ne? Ein bisschen mit Metaphern arbeiten. Also du trägst Hemd und Krawatte, es kratzt, es ist eng, du bist kurz vom Burnout, weil du so viel arbeitest, Leistungsgesellschaft, bla bla bla. Das ist halt eine typische Gesellschaftskritik, so komplett 0815. Ja. Da ist nichts Besonderes, Kreatives. Ja. Von, du würdest viel glücklicher, wenn du dir eine Orang-Utan-Patenschaft besorgst, Mann. Adoptieren Chihuahua, was ist los mit dir, Mann? Liebe. Ja. Und interessanter Punkt, aus der Erfahrung habe ich gemerkt, dass solche Leute, die wirklich öffentlich super progressiv und sozialistisch sind, im normalen Leben sind sie sehr, ganz oft super kapitalistisch. Deswegen gehe ich davon aus, dass Materie im Business super, super Kapitalist ist. Worauf beziehst du diese Erfahrungen? Einfach aus der aus persönlicher Erfahrung. Alle unsere Chefs, die halt wirklich links, also die Leute, die wir kennen, die reich sind und halt wirklich links nach außen tun im Sinne von, ja, eigentlich ist das total unwichtig. Das sind die härtesten Kapitalisten, das sind die Praktikanten ausnutzen und solche Sachen, um mehr Profit zu maximieren. Das fand ich immer ganz lustig. Also schau dir die ganzen Non-Profit-Leute an und guck dir nicht nur Non-Profit, aber auch Leute, die sich halt so krass geben. Schau mal an, wie viele Praktikanten sie haben und schau mal, wie viel diese Praktikanten verdienen. Und kommen nicht mit, sie werden mit Erfahrungen bezahlt. Das ist Bullshit. Ja, nee, das. Genau. Ja. So, Leute, sollen wir langsam Schluss machen? Ich glaube, das war ganz gut heute. Danke, Simon, für deine Zeit. Ja, danke. Es war wieder eine Riesenfreude. Gibt es irgendwas, was du noch abschließend sagen willst? Esst vielleicht immer schön gesund. Ernährt euch gesund. Ja, oder vielleicht, keine Ahnung, über deinen Kanal, du hast da auch so ein kleines Business oder du bist selbst Kapitalist. Ja, du bist Kapitalist. Kann ich mal sagen, Mann. Ich kaufe mir total gern. Also ich finde das Problem, also das kann man vielleicht noch sagen, also ich finde das Problem an vielen so Kapitalisten, so die stapeln so das Geld und haben dann irgendwie Millionen auf dem Konto. Also ich würde jetzt sagen, also ich verdiene, würde ich schon sagen, überdurchschnittlich mit meinem Job. Aber ich gebe das auch total schnell alles aus, das Geld. Also, und ich finde das auch, also ich weiß nicht, ob man, also ich kaufe mir total gern was. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel eine HTC Vive gekauft und ich finde das halt eigentlich, kann man eigentlich auch mit Drogen konsumieren vergleichen. Ich finde, also man kann sich geile Sachen gönnen, man kann sich mal Drogen gönnen und das macht Spaß, oder man kann sich mal eine HTC Vive gönnen und das macht Spaß. Also du meinst, konsumieren macht Spaß? Konsumieren macht Spaß. Ich finde die Leute, die ganzen Hippies, die so, oh, ich lebe im Wald und finde das geil und brauche nichts, so laber nicht, weil wenn ich dir scheiß Hippie in der HTC Vive vorlege, du findest das geil, Mann. Scheiße, ich mache voll gerade Werbung für die HTC Vive, die sollen hier Du voll Werbung für FDP. Ja, genau, wie soll jetzt und mal hier euch Geld spenden, die von HTC, weil ich muss wirklich sagen, ich feiere die übelst, die Wahl. Großartig. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr bei Simons Shop auch vorbeischauen. Ja, genau. Links packen wir die Beschreibung. Abonniert Simon, falls ihr hier seid und ihn noch nicht kennt. Simon, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. War absolut eine riesige Freude. Und wir hoffen, wir können dich demnächst mal wieder begrüßen. Ein Fan von uns fragt gerade, oder ein Zuschauer fragt gerade, wann kommt das nächste Video? Von mir? Ende dieser Woche. Ende dieser Woche, du hast es hier zuerst gehört. Also verbreitet die frohe Kunde. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, alle 14, die noch gerade da sind. Wir werden uns ganz bestimmt demnächst wiedersehen mit neuen weiteren Gästen. Falls ihr Themen irgendwelche besprochen haben wollt, schreibt es uns irgendwo rein. Wir lesen natürlich jeden Kommentar. Von daher alles Liebe. Schönen Abend noch zusammen. Peace. Ja, ciao. Mach's gut. Ciao. Tschüss.